haben sie gedacht, es gibt so wenig richtig gute, schöne Lieds hier. Und ich habe eins gemacht, das heißt Wendepunkt.